Aus Anlass des Tages der Sonne richtete Bunyang Vorachit, Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos und Generalsekretär des Setka der laotischen Revolutionären Volkspartei, an Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Der Blumenkorb wurde am 10. April vom außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos in der DIVK, Pankam Intabuari, einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter übergeben.